1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Wieso hast du unsere Computer neu installiert? Die ganze Wohnung ist jetzt eine Hackerbasis, wie in Hollywood-Filmen. Ist das nicht geil? Aber warum ist alles so laut? Das muss so, sonst ist das uncool. Hier siehst du einen Plan der Kanalisation unserer Stadt. Wenn ich da über mein Smartphone einen elektromagnetischen Impuls zünde, dann kann George Clooney einen Banktresor öffnen. Wieso sollte er das tun? Der kann nur das. Aha. Und warum spricht meine Zimmertür mit mir? Identifizieren Sie sich. Um reinzukommen, musst du einen Iris-Scan machen. Okay. Sie sind nicht Iris. Das Pentagon wurde alarmiert. Fuck. Aber ich kann den Sicherheitscode des Pentagons hacken. Aha, hier ist die Seite mit den pixeligen Totenköpfen. Und warum geht's jetzt nicht weiter? Weil ich noch nicht gesagt habe, gleich bin ich drin, Baby. Dann sag's doch. Gleich bin ich drin, Baby. Es hat geklappt. Hola, Jungs. Hi, Sie. Oh, ich hab heute was erlebt. Sie, das ist ja ein Hackerfilm. Da gibt's keine Frauen. Außer Sandra Bullock in das Netz. Aber das zählt nicht als Film. Wozu brauchen wir den ganzen Hackerkram eigentlich? Damit schafft man es, dass man in einer E-Mail auf Newsletter abbestellt klickt und dass das dann auch wirklich passiert. Wow. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de